ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 1. Prolog, 30. April 1945. Hitlers Ende im Bunker. In den frühen Stunden des 30. April 1945 traf im Tiefbunker unter der alten Reichskanzlei eine niederschmetternde Nachricht ein. Wilhelm Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, meldete, dass der Vormarsch der 12. Armee unter General Walter Wenck auf Berlin am Schwielowsee südwestlich von Potsdam zum Stehen gekommen war. Damit war auch die letzte Hoffnung geschwunden, die seit dem 25. April von sowjetischen Truppen eingeschlossene Reichshauptstadt zu entsetzen. Erst jetzt entschloss sich Adolf Hitler, das wahrzumachen, womit er im Laufe seiner unheilvollen Karriere immer wieder gedroht hatte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Noch in der Nacht begann er, sich von einem Teil seiner Mitarbeiter zu verabschieden, darunter auch vom medizinischen Personal des Behelfslazaretts unter der neuen Reichskanzlei. Er habe das Gefühl einer fast unerträglichen Ernüchterung empfunden, berichtet der Arzt Ernst Günther Schenk, der Hitler zum ersten Mal aus der Nähe beobachten konnte. Denn der Mann, der vor ihm stand, habe nicht mehr entfernt dem energiegeladenen Führer früherer Tage geähnelt. Wohl trug er einen grauen Rock mit dem goldgestickten Hoheitszeichen und dem eisernen Kreuz an der linken Brustseite, auch die lange schwarze Hose. Aber der Mensch, der in diesem Tuch steckte, war unvorstellbar tief in sich selbst zurückgefallen. Ich sah hinab auf einen gekrümmten Rücken mit sich abhebenden Schulterblättern, aus dem er den Kopf fast gequält hob. Hitler gab allen die Hand und bedankte sich für die ihm erwiesenen Dienste. Er wolle sich das Leben nehmen, erklärte er, und entbinde sie von ihrem Eid. Sie sollten versuchen, sich nach Westen zu den britischen und amerikanischen Verbänden durchzuschlagen, um nicht in russische Gefangenschaft zu geraten. Bereits um 5 Uhr lag die Reichskanzlei wieder unter Dauerbeschuss der russischen Artillerie. Eine Stunde später rief Hitler Wilhelm Mohnke, den Kommandanten des letzten Verteidigungsrings um das Regierungsviertel, zu sich in den Tiefbunker und erkundigte sich, wie lange die Reichskanzlei noch gehalten werden könne. Allenfalls noch 1 bis 2 Tage, lautete die Antwort des SS-Brigadeführers. Inzwischen hatten die Russen den größten Teil des Tiergartens erobert und kämpften bereits am Potsdamer Platz, nur 400 Meter von der Reichskanzlei entfernt. Eile war also geboten. Gegen 12 Uhr mittags kam General Helmut Weitling, den Hitler wenige Tage zuvor zum Kampfkommandanten von Berlin ernannt hatte, von seinem Gefechtsstand in der Bendlerstraße zu einer letzten Lagebesprechung in den Führerbunker. Er zeichnete ein noch düsteres Bild als zuvor Mohnke. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde die Schlacht um Berlin bereits am Abend des 30. April beendet sein, da die Munitionsvorräte zur Neige gingen und mit einer weiteren Versorgung aus der Luft nicht mehr gerechnet werden könne. Hitler nahm die Mitteilung ruhig entgegen. Eine Kapitulation lehnte er zwar nach wie vor strikt ab, aber nach Rücksprache mit dem Chef des Generalstabes, General Hans Krebs, erlaubte er den Verteidigern Berlins, für den Fall, dass alle Reserven aufgebraucht seien, in kleinen Gruppen auszubrechen und Anschluss an die noch kämpfenden Truppen im Westen zu suchen. Einen entsprechenden letzten schriftlichen Führerbefehl erhielt Weitling nach seiner Rückkehr in die Bendlerstraße. Nach der Lagebesprechung ließ Martin Bormann, der mächtige Leiter der Parteikanzlei und Sekretär des Führers, Hitlers persönlichen Adjutanten, SS-Sturmbannführer Otto Günsche, zu sich kommen und teilte ihm mit, dass der Diktator sich am Nachmittag mit Eva Braun, seiner frisch angetrauten Frau, das Leben nehmen wolle. Er habe angeordnet, dass die Leichen verbrannt werden sollten. Zu diesem Zweck solle Günsche die notwendige Menge Benzin heranschaffen. Kurze Zeit später nahm auch Hitler seinem Adjutanten das Versprechen ab, für die strikte Ausführung des Befehls zu sorgen. Er wolle nicht, dass man seinen Leichnam nach Moskau bringe und ihn dort zur Schau stelle. Offensichtlich stand ihm das Schicksal Benito Mussolinis vor Augen. Der war am 27. April gemeinsam mit seiner Geliebten Claretta Petacci am Comer See von italienischen Partisanen verhaftet und einen Tag später erschossen worden. Die Leichen waren am Morgen des 29. April nach Mailand geschafft und kopfüber an einer Tankstelle auf der Piazzale Loreto aufgehängt worden. Die Nachricht vom Ende des Duce war am späten Abend des 29. April im Bunker eingetroffen und sie dürfte Hitler in dem Entschluss bestärkt haben, dass von seinem Leichnam und dem seiner Frau nichts übrig bleiben sollte. Unverzüglich traf Günsche die Vorbereitungen für die Verbrennung. Zwischen 13 und 14 Uhr nahm Hitler in Gesellschaft seiner Sekretärinnen Traudel Junge und Gerda Christian sowie seiner Diätköchin Konstanze Manziarli die letzte Mahlzeit ein. Wie in den Wochen zuvor drehte sich die Unterhaltung um banale Themen. Über das unmittelbar bevorstehende Ende wurde nicht gesprochen. Ein Gastmahl des Todes unter der Maske heiterer Gelassenheit und Gefasstheit, so hat sich Traudel Junge in ihren 1947 geschriebenen und erst 2002 veröffentlichten Erinnerungen die Szene ins Gedächtnis zurückgerufen. Eva Braun, Hitlers langjährige Gefährtin, nahm nicht teil. Sie war Anfang März 1945 endgültig aus München nach Berlin zurückgekehrt und hatte sich früh entschieden, gemeinsam mit Hitler in den Tod zu gehen. Zum Dank für ihre bedingungslose Loyalität hatte Hitler sie noch in der Nacht vom 28. auf den 29. April geheiratet. Er habe sich, ließ er die Nachwelt in seinem zuvor diktierten privaten Testament wissen, entschlossen, jenes Mädchen zur Frau zu nehmen, das nach langen Jahren treuer Freundschaft aus freiem Willen in die schon fast belagerte Stadt hereinkam, um ihr Schicksal mit dem meinen zu teilen. Für Hitler wurde es nun Zeit, sich von seiner Entourage zu verabschieden. Seinem Chefpiloten Hans Bauer vermachte er als Geschenk Anton Graffs Porträt Friedrichs des Großen, das über dem Schreibtisch in seinem kleinen Arbeitszimmer im Bunker hing. »Meine Generale haben mich verraten und verkauft. Meine Soldaten wollen nicht mehr und ich kann nicht mehr.« Er wisse, setzte er hinzu, dass ihn morgen schon Millionen Menschen verfluchen würden, aber das Schicksal habe es nun einmal nicht anders gewollt. Seinem Kammerdiener Heinz Linge, der seit 10 Jahren täglich um ihn gewesen war, empfahl der Diktator, sich einer der Gruppen anzuschließen, die sich nach Westen absetzen sollten. Auf die erstaunte Frage Linges, für wen man sich denn jetzt noch durchschlagen solle, entgegnete Hitler, »für den kommenden Mann.« Gegen 15.15 Uhr versammelten sich die engsten Mitarbeiter im Korridor des Bunkers. Martin Bormann, Propagandaminister Josef Goebbels, der Verbindungsmann des Auswärtigen Amtes Walter Hevel, der Generalstabschef des Heeres Hans Krebs, der Chefadjutant der Wehrmacht Wilhelm Burgdorf sowie die Sekretärinnen Junge und Christian und die Diätköchin Manziarli. Hitler erschien in Begleitung seiner Frau. Er kommt ganz langsam aus seinem Zimmer, gebeugter denn je, tritt in die offene Tür und reicht jedem die Hand, erinnerte sich Traudel Junge. Ich fühle seine Rechte warm in der meinen, er schaut mich an, aber er sieht mich nicht. Ganz weit weg scheint er zu sein. Er sagt mir etwas, aber ich höre es nicht. Erst als Eva Braun auf mich zukommt, löst sich der Bann etwas. Sie lächelt und umarmt mich. »Bitte versuchen Sie doch rauszukommen, vielleicht können Sie noch durch. Dann grüßen Sie Bayern.« Unmittelbar danach tauchte Magda Goebbels auf und bat Günsche, Hitler noch einmal sprechen zu dürfen. Mit ihrem Mann hatte sie entschieden, ebenfalls gemeinsam Selbstmord zu begehen und dabei auch ihre 6 Kinder mit in den Tod zu nehmen. Sie seien nun schon 6 Tage im Bunker, um ihrem nationalsozialistischen Leben den einzig möglichen ehrenvollen Abschluss zu geben, hatte sie am 28. April in ihrem Abschiedsbrief an ihren Sohn aus erster Ehe, Harald Quandt, geschrieben. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind so schade für das nach uns kommende Leben. Und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde. Sie habe dem Führer Treue bis in den Tod geschworen, und dass sie und ihr Mann mit ihm das Leben beenden könnten, betrachte sie als eine Gnade des Schicksals, mit der wir niemals zu rechnen wagten. Anscheinend war Magda Goebbels nun in ihrem Entschluss schwankend geworden, denn sie versuchte Hitler zu bewegen, doch noch einen Versuch zu unternehmen, Berlin zu entkommen. Sichtlich ungehalten über die Störung in letzter Minute wies Hitler sie ab. Nach etwa 10 Minuten, es war kurz nach 15.30 Uhr, öffnete Diener Linge die Tür zu Hitlers Arbeitszimmer, warf einen Blick hinein und meldete Bormann: »Herr Reichsleiter, es ist passiert.« Beide betraten den Raum. Ihnen bot sich folgendes Bild. Auf der linken Seite des Sofas, vom Betrachter aus gesehen, saß Hitler, den Kopf leicht nach vorn geneigt. Seine rechte Schläfe wies eine 10 Pfennig große Einschusswunde auf, von der Blut die Wange hinunterlief. Wand und Sofa waren blutbespritzt. Auf dem Boden hatte sich eine tellergroße Blutlache gebildet. Dem herunterhängenden rechten Arm war die Pistole entglitten und lag neben Hitlers rechtem Fuß. Auf der rechten Seite des Sofas saß Eva Braun mit hochgezogenen Beinen. Der bittermandelähnliche Geruch, den die Leiche ausströmte, wies darauf hin, dass sie sich mit einer Cyankali-Kapsel vergiftet hatte. Adjutant Günsche ging in den Lagerraum und rief den dort Wartenden zu: »Der Führer ist tot.« Goebbels, Krebs, Burgdorf, Reichsjugendführer Arthur Axmann und der Leiter des Reichssicherheitsdienstes, SS-Gruppenführer Johann Rattenhuber, begaben sich in den Vorraum zu Hitlers Arbeitszimmer. Man trug die Leichen Hitlers und seiner Frau die Treppe hinauf in den Garten der Reichskanzlei und legte sie etwa 3 bis 4 Meter vom Bunkerausgang entfernt nieder. Bormann trat noch einmal vor, schlug die Decke über Hitlers Gesicht zurück und verharrte einen Augenblick schweigend. Währenddessen ging ein Hagel von Artilleriegeschossen über der Reichskanzlei nieder. In einer Feuerpause stürzten Günsche, Kempker und Linge hinaus und leerten die bereitgestellten Benzinkanister über die Leichen aus. Zunächst gelang es nicht, das Benzin zu entzünden, da der starke Wind, der durch die Brände entfacht wurde, die Streichhölzer immer wieder ausblies. Schließlich drehte Linge aus einem Stück Papier eine Fackel und schleuderte sie auf die Leichen. Augenblicklich schoss eine helle Flamme empor. Die am Ausgang Versammelten hoben noch einmal den Arm zum Hitlergruß und zogen sich danach schnell in den Bunker zurück. Die sterblichen Überreste Adolf und Eva Hitlers wurden am Abend des 30. April auf Befehl Günsches von 2 SS-Leuten aus Hitlers Leibwache in einer Mulde im Garten der Reichskanzlei verscharrt. Sturm auf den Reichstag. Zur selben Zeit, als Hitler die letzten Vorbereitungen für seinen Selbstmord traf, setzten die sowjetischen Truppen zum Sturm auf den Reichstag an. Das wuchtige, neobarocke Gebäude am Königsplatz, das der Frankfurter Architekt Paul Wallot zwischen 1884 und 1894 hatte erbauen lassen, galt den russischen Befehlshabern als das eigentliche Wahrzeichen der verhassten Hitler-Diktatur. Für sie waren es die Nationalsozialisten gewesen, die am 27. Februar 1933 den Reichstag in Brand gesteckt hatten. Ein Ereignis, das nicht nur den Vorwand geliefert hatte für die brutale Verfolgung der Kommunisten in ganz Deutschland, sondern mit der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar auch den Grundstein gelegt hatte für die Errichtung der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. So erklärt sich, dass der Reichstag und nicht die nur wenige hundert Meter entfernte Reichskanzlei mit dem Führerbunker, Hitlers letztem Schlupfloch, als wichtigstes Ziel im Endkampf um Berlin auserkoren wurde. Bis zum 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, sollte der Wallot-Bau erobert werden. Bereits am 29. April hatten russische Stoßtruppen die über die Spree führende Moltkebrücke freigekämpft und das nahegelegene Reichsinnenministerium besetzt. In den Morgenstunden des 30. April begann der Sturm auf den Reichstag. Doch die Eroberung erwies sich als weitaus schwieriger als gedacht. Denn die Verteidiger, eine zusammengewürfelte Truppe aus Wehrmacht und SS-Einheiten, dazu einige hundert eingeflogene Marineinfanteristen, hatten das Gebäude in eine Festung verwandelt. Sie hatten alle Fenster und Türen, bis auf Schießscharten, zugemauert und das Gelände vermint. Der erste Angriff blieb im heftigen deutschen Gegenfeuer liegen. Zur Unterstützung der Infanterie brachten die Russen weitere Sturmgeschütze und Panzer über die Moltkebrücke auf den Königsplatz. Doch auch zwei weitere, am Vormittag und frühen Nachmittag unternommene Angriffe, scheiterten unter hohen Verlusten. Deshalb beschlossen die sowjetischen Kommandeure, für den letzten Angriff den Einbruch der Dunkelheit abzuwarten. Und tatsächlich glückte es den sowjetischen Soldaten diesmal, bis zu den Stufen des Reichstags vorzudringen und die Eingangstür aufzubrechen. Im Gebäude selbst begann ein blutiger Nahkampf. Gegen 22.40 Uhr gelangte eine Gruppe sowjetischer Soldaten auf das Dach des Reichstags. Sie hatten ein rotes Tuch dabei, aber keine Fahnenstange. So nahmen sie ein herumliegendes Rohr, befestigten daran das Tuch und steckten die improvisierte Fahne in eine halbzerstörte Frauenskulptur. Damit war der Kampf um den Reichstag jedoch noch nicht beendet. Die Deutschen leisteten weiterhin verbissenen Widerstand. Erst am Nachmittag des 2. Mai ergaben sich die letzten Einheiten. Es wurde also noch gekämpft, als der sowjetische Fotograf Jewgeni Chaldej am Morgen des 2. Mai das Gebäude betrat und mit seiner Kamera nachstellte, was in Wirklichkeit bereits 30 Stunden zuvor geschehen war. Zwei Rotarmisten hissten als angeblich Erste die rote Fahne mit Hammer und Sichel auf dem Dach des Reichstags. Das berühmte Foto wurde zur Ikone, symbolisierte es doch wie kein anderes den Sieg der Sowjetarmee über Hitlerdeutschland. Zur Geschichte dieses Bildes gehört, dass Chaldej einige Monate später eine zweite Armbanduhr am rechten Handgelenk des Soldaten, der den Bannerträger stützte, wegretuschieren musste. Damit wollte man gar nicht erst den Verdacht aufkommen lassen, es handle sich womöglich um Diebesgut. Denn Uhren waren ein begehrtes Beutestück der sowjetischen Eroberer. Der Reichstag wurde in den folgenden Tagen zum Ziel einer wahren Pilgerfahrt. Der Strom der Besucher riss nicht ab. Viele Rotarmisten schrieben Losungen auf die Wände oder ritzten Botschaften in das Gemäuer, mit denen sie ihren Triumphgefühlen Ausdruck verliehen. Die Graffiti in kyrillischen Buchstaben sind noch heute zu besichtigen. Besetzung Münchens. Abends sehen wir einige amerikanische Autos. Sie beziehen Posten in den Straßen. Es ist erstaunlich friedlich vor sich gegangen. Das notierte Marianne Feuersänger, Sekretärin in der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Oberkommandos der Wehrmacht, am 30. April 1945 in ihren Taschenkalender. Dass die Besetzung Münchens durch die Amerikaner zu der Zeit stattfand, als sich Adolf Hitler und seine Gefährtin in Berlin das Leben nahmen, war von hoher Symbolkraft. Denn in der bayerischen Metropole hatte der namenlose Gefreite des Ersten Weltkriegs im Jahr 1919 seine politische Laufbahn begonnen. Hier, in dem aufgeheizten Klima der Gegenrevolution nach der Episode der Räterepublik, hatte sich dem aufstrebenden Demagogen ein idealer Resonanzboden für seine hemmungslose Agitation geboten. Und hier war die nationalsozialistische Bewegung in den frühen 20er Jahren rasch aufgeblüht, wohlwollend geduldet durch die bayerische Polizei und Justiz. Seine anhaltende Dankbarkeit hatte der spätere Führer und Reichskanzler bewiesen, als er München im August 1935 den Ehrentitel Hauptstadt der Bewegung verlieh. Bei ihrem Einmarsch präsentierten amerikanische Soldaten als eine Art Siegestrophäe das Ortsschild mit der Aufschrift Hauptstadt der Bewegung, München, das ihnen zuvor als Zielscheibe gedient hatte. Das Bild sollte fast dieselbe ikonografische Bedeutung erlangen wie Jewgeni Chaldejs Foto von der Flaggenhissung auf dem Berliner Reichstag. In den letzten Apriltagen 1945, als die Amerikaner bereits Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage, erobert hatten und sich im raschen Vormarsch auf Bayerns Hauptstadt befanden, warfen US-Flugzeuge Flugblätter ab, in denen die Männer und Frauen von München aufgefordert wurden, den anrückenden Truppen keinen Widerstand zu leisten. Es liegt in eurem Interesse, im Interesse der gesamten Bevölkerung, der Vernunft zum Sieg zu verhelfen. Deshalb windet den Fanatikern das Heft aus der Hand, Mut gefasst und gehandelt. Doch Gauleiter Paul Giesler, ein fanatischer Nationalsozialist, und seine Gefolgsleute dachten gar nicht daran, München kampflos zu übergeben. Sie wollten die Stadt, die zu großen Teilen nur noch ein Trümmerfeld war, einer Anweisung Hitlers folgend, so lange wie möglich verteidigen. Giesler ordnete an, die wichtigsten Brücken über die Isar zu sprengen, einer der vielen sinnlosen Zerstörungsbefehle in letzter Minute, der von einem Offizier des beauftragten Pionierbataillons erfolgreich sabotiert wurde. Noch bevor die US-Soldaten am Vormittag des 30. April in die bayerische Metropole einrückten, hatte sich Gauleiter Giesler nach Berchtesgaden abgesetzt, wo er sich einige Tage später erschießen sollte. Der Einmarsch der Amerikaner vollzog sich nahezu kampflos. Nur vereinzelt leisteten SS- und Volkssturmeinheiten noch Widerstand. Kurz nach 16 Uhr übergab der Stellvertreter des Münchner Oberbürgermeisters Karl Fiedler, der sich ebenfalls aus dem Staub gemacht hatte, das Rathaus an einen Major der 7. US-Armee. Die ganze alliierte Expeditionsstreitmacht gratuliert der 7. Armee zur Einnahme von München, der Wiege der Nazi-Bestie, schrieb General Dwight D. Eisenhower in seinem Tagesbefehl. Viele Münchner standen Spalier und bereiteten den GIs einen freundlichen Empfang. »Dieser Einzug in die Stadt ist das Eigenartigste, was ich bis jetzt erlebte«, empörte sich eine junge Münchner Nationalsozialistin, die 19-jährige Wolfhilde von König, in ihrem Tagebuch. »Kaum zeigten sich die ersten Amerikaner in unserer Straße, da wurden von einzelnen Wohnungen die weißen Fahnen gehisst. Manche Leute winkten mit den Tüchern. Etwas mehr Ehre hätte ich den Münchnern schon zugetraut.« Ernst Langendorf, ein emigrierter deutscher Journalist, der als Sergeant in einer US-Propagandakompanie diente, erinnerte sich, wie sich nach der Ankunft im Stadtzentrum der Marienplatz rasch mit Hunderten von Menschen füllte. Interessiert betrachteten sie unsere Fahrzeuge, andere betasteten den Stoff unserer Uniformen und lobten seine Qualität. Mädchen fielen uns um den Hals und das Verbrüderungsverbot wurde gründlich übertreten. Es herrschte eine recht fröhliche Stimmung. Überall hörte ich, »Jetzt ist es vorbei, jetzt können wir wieder schlafen, jetzt kommen keine Flieger mehr.«